Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Wenn mir jemand sagen würde, lieber Timo, in deiner knapp bemessenen Zeit, in der du es kaum ins Kino schaffst, musst du dir jetzt zwei Martial-Arts-Filme von 1967 und 1971 angucken, die wieder aufgeführt werden, dann wäre das, naja, ich würde sagen, keine meiner allerersten Prioritäten. Es sei denn, Anke Lewicke ist dieser jemand. Hallo Anke. Hallo. Um A Touch of Zen und um Dragon Inn geht es. Was sind das für Filme und was macht die so bedeutsam? Naja, es ist so, sie gehören schon zum Martial Arts Genre dazu, bilden aber nochmal ein Untergenre, das sogenannte Wushao-Genre. Ach, das ja. Ja, ne? Und Wu, das kann man auseinandernehmen, das bedeutet Kampfkunst und Shao ist eben der Ritter. Man könnte auch sagen, das sind so die ritterlichen Kämpfer. Und da schwingt ja schon so ein bisschen mit, dass du es so mit Helden zu tun bekommst, die so einen ganz strengen Ehren- und Moralkodex haben. Und gleichzeitig bekommst du aber auch mit, dass es eben doch auch um eine chinesische Kampfkunst geht. Und das ist das ganz Interessante an diesem Film. Das sind einfach Kämpfer, die sind ausgebildet. Also es sind Philosophen, sie kennen sich mit Buddhismus aus, sie sind Zen-Mönche. Und das alles kriegst du dann in ihrer Kampfkunst auch mit. Und als Regisseur ist die große Herausforderung, das eben in den Kämpfen schön zu choreografieren und diese ganze Kulturgeschichte Chinas mitzutransportieren. Und das hat King Hu, dieser Regisseur dieser beiden Filme, einfach ganz wunderbar hinbekommen. Also der hat das Genre nochmal neu erfunden, was ein ganz populäres eigentlich in China schon seit Beginn der Filmgeschichte ist. Hier, ich lege mal ein bisschen was aus seinen Filmen drunter. Ja, du hörst es doch schon, das hört sich doch schon ganz anders an, da baut sich die Spannung so ganz langsam auf. Und bisschen Hitchcockesk. Könnte man sagen, und aber das Schöne ist, dass King Hu wie seine Kämpfer sich eben auch richtig gut mit der chinesischen Philosophie und Kulturgeschichte auskennt und deshalb haben die Filme auch so ganz besondere Schauwerte, also sie spielen häufig in der Ming-Dynastie, die Eunuchen sind immer die Oberbösewichter und dann kommen so mysteriöse Gestalten, das sind dann aber meistens die wahren Helden und alles stimmt so eben im Bildaufbau, also er hat die richtigen Vasen dieser Zeit genommen, die Kostüme, das können wir mit unserem westlichen Auge natürlich nicht so erkennen, aber du bekommst eben mit, dass das so eine Gesamtkomposition ist, die unheimlich stimmig ist, die man sich unheimlich gerne einfach auch anschaut. Also kann man sagen, der King Hu ist einer der Urväter des Martial Arts Genres? Ja, das kannst du auf alle Fälle sagen und wenn du so einen Film wie Ang Lees Film nimmst, Hidden Dragon, Crouching Tiger, der wäre natürlich nie zustande gekommen und auch Quentin Tarantino zum Beispiel das Ende von Kill Bill, wenn Uma Thurman dann eben ihren Widersacher umbringt mit dieser Fünf-Finger-Methode. Das ist natürlich alles angelehnt an King Hu. Das sind diese Zitate und das eben, der gilt eben auch als großer Autorenfilmer dieses Genres, weil zum Beispiel in Touch of Zen ist dann der Held auch ein Kalligraph und so ein bisschen diese kalligraphischen Künste, so sind dann eben auch diese Kämpfe choreografiert, die auch ganz viel mit der Peking-Oper zu tun haben. Er hat richtige Tänzer auch genommen und er hat auch erfunden, dass die dann so an Seilen hängen, die verschwinden dann natürlich nachher, aber dadurch haben die sowas Leichtfüßiges und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei diesen Kämpfen, weil diese Kämpfer müssen eben durch ihre Philosophie auch immer in andere Seinszustände kommen. Und das kriegst du eben so richtig schön mit, wenn du das siehst. Worin liegt denn außerdem noch der Reiz, sich das heute anzuschauen? Also ich erkenne filmische Referenzen zum Beispiel, hast du ja angedeutet. Ja, du kriegst eben trotzdem immer noch, was ich schon so versucht habe zu erklären, viel chinesische Kulturgeschichte mit. Du bekommst einfach einen anderen Heldenbegriff mit. Vielleicht, ich meine, bei den Westernern ist es immer so, der hat in seiner Satteltasche die ganzen Mythen von den unbegrenzten Möglichkeiten. Hier sind es eben chinesische Legenden, die du mitbekommst. Und was ich natürlich immer ganz toll finde, die Filme sind aus den 60er, 70er Jahren, dass damals die Frauen schon gleichberechtigt mitkämpfen durften. Das hast du heute noch immer noch selten. Ich meine, jetzt kommt zwar Atomic Blonde nächste Woche in die Kinos, aber da gehört das eben schon von Anfang an zur Kultur mit hinzu und das fand ich eben immer schon schön. Deshalb habe ich die Filme damals auch schon mit großer Begeisterung verschlungen. Wäre auch was für Quentin Tarantino, kann ich mir vorstellen. Anke Lewicke, vielen Dank. War das über A Touch of Zen und Dragon Inn, zwei Klassiker des asiatischen Kinos von 1971 bzw. 1967, die jetzt wieder aufgeführt werden.